Na, da hatten wir ja gleich eine ganze Menge Wissenswertes erfahren. Wir wussten, wo Sam Hawkins steckte und wo Center zu finden sein würde. Wir konnten also erstmal zu unserem Lager zurückkehren. Doch das taten wir erst, als uns die Händler nicht mehr sehen konnten. Nachdem Winnetou und ich uns durch einen kurzen Schlaf für die bevorstehenden Ereignisse gestärkt hatten, ließen wir uns durch einen Apachen bei Anbruch der Dunkelheit wecken. Wir mussten beide schwimmen. Deshalb legten wir die entbehrlichen Kleidungsstücke ab und ließen außer unseren Messern alles zurück. Dann sprangen wir in den Fluss und schwammen zum rechten Ufer, weil wir von da aus unbemerkt an das Dorf herankommen konnten. Das Wasser war nicht gerade eine Wohltat, kann ich euch sagen. Wir schrieben ja immerhin schon Dezember. Von unserem Ufer aus konnten wir, sorgfältig jede Deckung ausnutzend, das Dorf der Kiowas gut beobachten. Es brannten viele Feuer vor den Zelten. Das größte in der Mitte des Dorfes war als Häuptlingszelt gleich zu erkennen. Davor saß Tangua mit einem etwa 18-Jährigen und zwei anderen Söhnen von vielleicht 12 und 14 Jahren. Winnetou sagte mir, dass der Älteste Tanguas Lieblingssohn sei. Er heiße Pida, was Hirsch bedeutet, weil er ein ausgezeichneter Läufer sei. Auch Frauen gingen geschäftig hin und her, doch ist es den Indianerinnen nicht erlaubt, mit ihren Männern oder Söhnen und Brüdern zu essen. Der Himmel hing voller Wolken, kein Stern war zu sehen. Es schien sich baldiger Regen anzukündigen. Der würde unsere Spuren bis zum nächsten Morgen wieder weggewischt haben. Winnetou trennte sich von mir, nachdem wir alle Einzelheiten unseres Vorgehens besprochen hatten. Er nahm sich vor, den Mörder Center zu beschleichen, und ich wollte versuchen, Sam Hawkins zu befreien. Es gelang mir, unbemerkt an die Insel heranzukommen, auf der er gefangen gehalten wurde. Und gerade wollte ich vorsichtig zwischen einigen Kanus, die dort angebunden waren, ans Ufer steigen, als ich die Stimme des kleinen Jägers hörte. Sag deinem Vater einen schönen Gruß von Sam Hawkins, mein Junge. Aber ich bin kein altes Waschweib, wenn ich mich nicht irre. Von mir wird er nichts erfahren. Tangua, mein Vater, muss es wissen. Wenn du nicht sagst, wohin dein weißer Freund gehen wird, wirst du zehnfache Qualen erdulden müssen. Lass dich nicht auslachen. Sam Hawkins und Qualen erdulden. Außerdem gehe ich bald von hier fort. Du bist so fest an diesen Baum gebunden. Und es sitzen bei Tag und Nacht vier Krieger hier, dich zu bewachen. Wie willst du da entkommen? Das ist meine Sache. Sage nur deinem Vater, dass er umsonst darauf wartet, Winnetou und Shatterhand fangen zu können. Lächerlich! Old Shatterhand fangen, der mein Schüler ist? Aber du, sein Lehrer, hast dich von uns fangen lassen. Och, nur so zum Zeitvertreib, mein Junge. Wollte gern einige Tage bei euch sein, wenn ich mich nicht irre. Aber wenn's mir hier nicht mehr gefällt, dann... Was ist das? Was ist da los? Sie sind da, mein Kleiner! Sie sind da! Wer ist da? Winnetou und Shatterhand! Sie kommen mich zu holen, wenn ich mich nicht irre! Uff! Die roten Krieger mögen wachsam sein! Nehmt die Gewehre zur Hand und tötet dieses Bleichgesicht sofort, wenn sich jemand blicken lässt, es zu befreien!